große Geschehen werfen ihre Schatten voraus. Und so werden auch noch in vermehrtem Maß leidvolle Geschehen dem letzten Zerstörungswerk vorangehen, von welchem diese Erde betroffen wird. Es wird sich in verkleinertem Maße an vielen Orten das abspielen, was zuletzt sich an der gesamten Erde vollziehen wird. Nur dass zuvor durch göttlichen Willen ausgelöste Naturkatastrophen die Menschen in Schrecken versetzt werden, während das letzte Zerstörungswerk auf dieser Erde durch menschlichen Willen ausgelöst wird. Also die Menschen selbst das Ende heranziehen. Einmal durch ihre eigenen Beteiligungen an Versuchen und Experimenten aller Art und zum anderen Mal durch ihre stets festere Bindung mit dem Gegner Gottes, der die Menschen dazu antreibt, weil er selbst unfähig ist, Werke zu zerstören, die entstanden sind durch den Willen Gottes. Ihr Menschen werdet ständig in Atem gehalten werden, denn immer näher kommt der Tag, der allem ein Ende setzt, weil eine neue Erdperiode beginnt. Und jedes erschreckende Geschehen soll euch zum Erwachen bringen. Denn ihr geht wahrlich wie im Schlafzustand dahin. Ihr sehet und erkennet nichts, weil ihr nicht sehen und erkennen wollet. Ihr befindet euch in der größten Gefahr, wieder ewige Zeiten verloren zu gehen. Und könntet doch diese Gefahr von euch abwenden, wenn es euch ernstlich an eurer Rettung gelegen wäre. Doch was auch noch geschehen wird, immer werden nur Einzelne daraus einen Vorteil ziehen für ihre Seele. Die Mehrzahl aber nimmt alles nur zur Kenntnis, erregt sich darüber und verfällt wieder in den Schlafzustand. Und an ihrem Lebenswandel, an ihrer Einstellung zu Gott, ändert sich nichts. Denn er ist ihnen zu fern, und die enge Bindung mit ihm suchen sie nicht, solange ihnen das Erdenleben noch erträglich scheint. Doch ein Ruhezustand wird nicht mehr eintreten. Eine erschreckende Nachricht wird die andere ablösen. Und offensichtlich wird auch das Wirken des Gegners zutage treten. Immer deutlicher wird die Scheidung der Böcke von den Schafen zu erkennen sein. Die Menschen werden sich bald erkennen lassen als zweierlei Ziele verfolgend. Menschen, die noch ernsthaft Gott suchen und solche, die ihn leugnen und ganz aus ihrem Leben auszuschalten suchen. Und letztere werden die ersteren anfeinden und sie bedrängen, denn sie werden in der Überzahl sein, während die Gläubigen immer die Schwachen sind. Jedoch nur nach außen der Übermacht weichen, von Gott selbst aber immer Kraft empfangen, um standzuhalten den Forderungen des Gegners, ihren Glauben aufzugeben. Denn auch der letzte Glaubenskampf wird bald entbrennen. Und dann beginnt auch die letzte Phase und das Ende steht nahe bevor. Und des geistigen Tiefstandes der Menschen willen können auch erregende Geschehen nicht ausbleiben. Denn es wird alles noch versucht von Seiten Gottes, die Menschen zum Nachdenken zu veranlassen. Und es wird ihnen immer wieder die Nähe des Todes vor Augen geführt. Es wird ihnen durch Zerstörungen durch die Naturgewalten gezeigt, dass alles vergänglich ist. Und sie werden in jeder Weise angeregt, Stellung zu nehmen zu allen Geschehen. Denn sie sollen aus ihrer Lethargie herausgerissen und zum Nachdenken angeregt werden, was wohl allem Geschehen zugrunde liegen könnte. Und wenn die Menschen nicht selbst betroffen werden, so können sie doch auch das Los ihrer Mitmenschen verfolgen und gedanklich dazu Stellung nehmen. Alles wird noch getan von Seiten Gottes, was einen geringen Erfolg eintragen könnte. Doch alles wird zumeist irdisch betrachtet. Es werden die irdischen Nachteile diskutiert. Dass aber alles seine geistige Begründung hat, wird außer Acht gelassen. Und es ist dann auch geistig nur wenig Erfolg zu verzeichnen. Dennoch wird euch angekündigt, dass ihr immer wieder aufgeschreckt werdet, dass ihr wissen sollet, dass alles vorgesehen ist seit Ewigkeit und nichts ohne Sinn und Zweck ist, auch wenn ihr diesen nicht erkennet. Beachtet die Geschehen im Kosmos und beachtet das Weltgeschehen und wisset, dass es keine Zufälligkeiten gibt im Erdenleben, dass alles Gottes Wille bestimmt oder zulässt, weil er auch um die Auswirkungen dessen weiß, was er über die Erde und über die Menschen kommen lässt. Denn er hält alle Fäden in der Hand und er weiß sie zu lenken nach göttlicher Weisheit. Suchet die Sprache Gottes zu verstehen, denn ihr benötigt dazu nur euren guten Willen, euch seinem Willen zu unterstellen. Und darum suchet immer nur Nutzen zu ziehen für eure Seele aus allem, was sich um euch ereignet. Aber bleibet nicht gleichgültig, denn immer will Gott euch etwas sagen, wenn Herz und Verstand berührt werden von ungewöhnlichen Geschehen. Seine leise Stimme höret und lasset nichts eindruckslos an euch vorübergehen. Beachtet alle Anzeichen der letzten Zeit, die für euch Hinweise sein sollen, dass die Zeit gekommen ist, derer immer Erwähnung getan wurde. Und glaubet es, dass euch nicht mehr viel Zeit bleibt bis zum Ende und dass alles so kommen wird, wie es geschrieben steht, dass die alte Erde vergeht und eine neue erstehen wird. Denn es ist die Zeit erfüllet und es wird daher auch der göttliche Heilsplan durchgeführt, wie er vorgesehen ist seit Ewigkeit. Amen.